Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's continue. Lasst uns weitermachen. Look, I really like how he puts a but in there. Ich mag es wirklich, dass er ein Aber einfügt. You know, I did several teachings on the but of God or the but of the Bible. Ich habe einige Male über das Aber Gottes oder das Aber der Bibel gelehrt. One night I was spending time with Jesus and it just hit me how many buts there are in the Bible. Eines Nachts, als ich Zeit mit Jesus verbrachte, wurde mir bewusst, wie viele Aber es in der Bibel gibt. And how the but has such an important connection between what came before and what comes now. Und wie das Aber so eine kraftvolle Verbindung schafft zwischen dem, was davor und was danach steht. So look, first he's talking about the revelation. Schau, zuerst geht es um die Offenbarung. The knowledge and the prophecy, which is of course revelation. Also die Erkenntnis und das Prophetische, was natürlich Offenbarungen sind. Now he throws in a but. Und jetzt kommt ein Aber. But when love's perfection arrives, the partial will fade away. Aber wenn die Vollkommenheit der Liebe erscheint, wird das Unvollständige verschwinden. You know, it's kind of... I think it's a little sad. Ich denke, es ist ein bisschen traurig. That there are evangelical denominations, they've interpreted the scripture like this. Dass es evangelikale Denominationen gibt, die diese Bibelstelle wie folgt interpretiert haben. That the perfection is the Bible. Die Bibel ist die Vollkommenheit. So when we have the Bible, all the gifts of the Spirit, they will fade away. Wenn wir also die Bibel haben, dann verschwinden die Gaben des Geistes. But I don't see it like that. Doch, ich sehe das nicht so. You know, although I do understand that he's saying the partial will fade away. Obwohl ich schon verstehe, dass er sagt, dass das Unvollständige verschwinden wird. And he's talking about the knowledge and the prophetic, the revelation. Und damit die Erkenntnis, das Prophetische und die Offenbarung meint. But the love's perfection has not arrived until we are in heaven. Aber die Vollkommenheit der Liebe erscheint erst, wenn wir im Himmel sind. Because all our lives on this earth, we are practicing and learning to walk more in love. Denn unser ganzes Leben auf der Erde lernen und üben wir, mehr in dieser Liebe zu leben. But the perfection, when the partial, which is all the revelation and knowledge fades away, it will be heaven. Aber die Vollkommenheit ist der Himmel, wo all das Unvollständige verschwinden wird, also alle Offenbarung und Erkenntnis. So, yes, in heaven there will be perfect, absolute perfect love. Ja, im Himmel wird absolut perfekte Liebe sein. So, I personally do believe, ich persönlich glaube, that heaven is not a new beginning, dass der Himmel kein Neubeginn ist, but it's a continuation, sondern eine Fortsetzung. And I have my reasons for believing that. Und ich habe meine Gründe, warum ich das glaube. Since I believe that one day you will just slip from earth to heaven into a new heavenly body, da ich glaube, dass wir eines Tages einfach von der Erde in den Himmel in einen neuen ewigen Körper schlüpfen werden. And you will continue the life there how you've lived it here. Und du das Leben fortführen wirst, wie du es hier gelebt hast. Not in the sense of carnality. Nicht in der menschlichen Natur. But in the sense of you have prepared yourself here and you continue there. Sondern in dem Sinne, dass du dich hier vorbereitet hast und nun dort weitermachst. Since heaven is a place of perfect love, the better you learn how to love here, the better it will be for you in heaven. Da der Himmel der Ort perfekter Liebe ist, wird es dort umso besser für dich sein, je besser du hier gelernt hast, in Liebe zu leben. I've never believed that heaven is equal for everybody. Ich habe nie geglaubt, dass der Himmel für jeden gleich ist. You know, the Bible is very clear, there will be reward. Die Bibel sagt ganz klar, dass es Lohn geben wird. Reward has to be earned. Lohn muss verdient werden. So that alone proves that heaven will not be equal for everybody. Allein das beweist schon, dass der Himmel nicht für alle gleich sein wird. So the better you learn to love here, the better you will already start out in heaven. Je besser du hier lernst zu lieben, desto besser wirst du im Himmel beginnen. So learn to love. Also, lerne zu lieben. Then he says, when I was a child, I spoke about childish matters. Dann sagt er, als ich ein Kind war, sprach ich über kindische Sachen. For I saw things like a child and reasoned like a child. Denn ich sah die Dinge wie ein Kind und dachte wie ein Kind. But the day came when I matured and I set aside my childish ways. Aber es kam der Tag, als ich reif wurde und ich legte mein kindisches Verhalten ab. Doesn't that seem strange? Scheint das nicht seltsam? Paul puts a sentence in there that he never talked about anything childish. Suddenly it's here. Paulus führt hier diesen Satz ein. Bisher sprach er über nichts Kindisches und plötzlich tut er es. So where does this come from, Paul? Also woher kommt das, Paulus? Listen. Hör zu. Always remember the context is key to Bible interpretation. Denk immer daran, dass der Kontext ein Schlüssel in der Bibelinterpretation ist. Paul is talking about maturing, and you mature no way unless you mature in love. Paulus spricht über das Reifwerden, und du wirst nicht heranreifen, es sei denn, du reifst in der Liebe. Look, why does he bring in a child here? Warum erwähnt er hier ein Kind? Childish matters. Und kindische Belange. What does a child think about? Woran denkt ein Kind? About nothing else but itself. An nichts anderes als sich selbst. I want my toys. Ich will mein Spielzeug. I want to go there. Ich will dorthin gehen. I want my mommy. Ich will meine Mami. I want to have plenty of time to play and not go to bed. Ich will noch spielen und nicht ins Bett gehen. I'm hungry. That's why I want to eat right now. Ich habe Hunger, deshalb will ich jetzt essen. Remember in the same context, Paul said love never seeks its own interest. Erinnere dich, im gleichen Zusammenhang sagt Paulus, dass Liebe niemals den eigenen Vorteil sucht. A child only seeks its own interest. That's the nature of the child. Ein Kind ist immer eigennützig. Das ist das Wesen eines Kindes. And the context is love. Und der Kontext ist Liebe. So if you live a life that's all about you, that means you are childish, spiritually speaking. Wenn du also ein Leben führst, in dem es nur um dich geht, dann ist das geistlich gesprochen kindisch. So you need to put your childish ways away. Du musst also dein kindisches Verhalten ablegen. Really interesting that he says, but when the day came, when I matured, and he speaks it in the context of love. Es ist wirklich interessant, dass er sagt, aber es kam der Tag, als ich reif wurde. Und er sagt das im Zusammenhang mit Liebe. So in simple words we can say, in einfachen Worten können wir also sagen, the more you love, the more mature you have become. Je mehr du liebst, desto reifer bist du geworden. And the less you love, the less childish you are. Und je weniger du liebst, desto kindischer bist du. Doesn't it suddenly put a different definition on childishness? Gibt das dem Kindischsein nicht plötzlich eine andere Bedeutung? How if we judge childishness? Wie haben wir Kindischsein beurteilt? Reinhard is so childish. He loves to laugh and have fun. Reinhard ist so kindisch. Er lacht gern und hat Spaß. He jumps out of an aeroplane when he goes parachuting and he has fun doing so. That's so childish. Er springt aus einem Flugzeug beim Fallschirmspringen und hat Spaß daran. Das ist so kindisch. No. Nein. Childishness, according to this scripture, is not walking in love. Kindisch sein bedeutet laut dieser Bibelstelle nicht in Liebe zu leben. And maturity is walking in love. Und reifen heißt, in Liebe zu leben. But look, I like what it says here. Ich mag, wie es weitergeht. When I matured, I set aside my childish ways. Als ich reif wurde, legte ich mein kindisches Verhalten ab. So it's time for us to put childish ways aside. Es ist also Zeit für uns, kindisches Verhalten abzulegen. Childish ways are nothing else but ways without love. Eine kindische Art ist nichts anderes als eine lieblose Art. Walking about me, me, me, me, me all day long. Bei der es den ganzen Tag nur ich, ich, ich, ich, ich heißt. So please, let's learn to stop being childish. Also bitte lasst uns aufhören, kindisch zu sein. See you tomorrow. Bis morgen.